Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Berlin. Das ist die Heimat auch der Band Die Türen, die seit 15 Jahren aktiv ist und in dieser Zeit immer wieder für große Popmomente gesorgt hat. Stets hakenschlagend sind bei dieser Band eigentlich nur zwei Dinge sicher. Alles, was sie machen, ist anders als die anderen und es geschieht in großer Kenntnis der Popgeschichte. Manchmal denke ich, diese Band ist so etwas wie ein organischer Sampler. Am kommenden Freitag erscheint eine neue Platte, die aus dem Umfeld der Band als Zitat großartig und größenwahnsinnig, Zitat Ende, bezeichnet wird. Letzteres wohl deshalb, weil Exoterik, so der Titel des Werkes, als Dreifachalbum erscheinen wird. Drei Schallplatten, ganz genau. Gleich sind Türen Sänger und Betreiber des Staatsakt-Labels Maurice Summen und Gitarrist Andreas Spechtel hier im Gespräch zu hören. Zunächst aber hören wir rein in die Platte, ein Ausschnitt aus Miete, Strom, Gas. Die Türen, Miete, Strom, Gas und zwei von der Band sind hier zu Gast. Andreas Spechtel und Maurice Summen. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht erstmal Maurice an Sie. Sie sind ja nicht als Mann der wenigen Worte bekannt, aber auf diesem Dreifachalbum bestehen die Texte, wenn man die denn noch so nennen will, fast nur noch aus Slogans und höchstens ganz wenigen Zeilen. Man könnte den gesamten Inhalt, glaube ich, auf einen Bierdeckel schreiben. Warum diese Reduktion? Alles, was textlich sich auf dieser Platte ereignet, ist im Studio bzw. in diesem Festsaal entstanden, in dem wir aufgenommen haben, in Ringwalde, in der Uckermark. Das heißt, es gab keine vorgefertigten Songskizzen oder Texthefte, die man mitgebracht hat an den Ort, sondern man hat das alles dort entstehen lassen. Dann sind eben hauptsächlich diese Dinge aus mir rausgesprudelt, die da zu hören sind. Und im Nachhinein sich hinzusetzen und dann Strophentexte zu schreiben, um irgendwie den Anschein zu erwecken, es handele sich dabei um eine herkömmliche Rock-Pop-Platte mit herkömmlicher Rock-Pop-Struktur, wäre grundsätzlich komplett falsch gewesen. Außerdem finde ich, dass so überhaupt erst die Möglichkeit besteht für den Hörer oder die Hörerin, das zu hören, was da passiert ist. Denn ein Sänger, Sängerin, nimmt halt sehr viel Platz ein in der klassischen Pop-Rock-Produktion. Die Stimme macht sich vorne breit und es gelingt eigentlich kaum mehr, die Musik dahinter zu hören. Zumindest nicht so stark, wie man sie jetzt eben hören kann. Und genau, es ist eben der Produktionsprozess gewesen und als die Produktion zu Ende war, habe ich dem nichts mehr hinzugefügt oder wir nicht mehr. Also vor allen Dingen textlich auch nicht. Tatsächlich sagt ihr aber Miete, Strom, Gas, auch in der Performance, so ziemlich alles über das Lebensgefühl vieler Menschen in den Städten im Wesentlichen. Mehr muss man dann vielleicht auch gar nicht mehr sagen. Ich denke auch, also gerade so was, gerade so ein großartiger Text wie Miete, Strom, Gas, ich glaube, jedes weitere Wort wird das einfach kleiner machen. Irgendwie, also uninteressanter und eben jedes Wort, das ich jetzt schon mehr, macht das Ganze irgendwie ja so ein bisschen öder. Wenn man, glaube ich, so eine Musik macht, muss man ja eigentlich auch der Band die Möglichkeit geben, dass man all das hört, was da hinten passiert. So, also zu viel muss man jetzt nicht Bob Dylan über Krautrock spielen. So. Ringwalde in der Uckermark war der Ort in diesem heißen Monstersommer 2018. Warum sind Sie da hingegangen? Wir haben einen Raum gesucht. Wir haben, als wir beim letzten Mal, als noch die Türen spielen der Mann unterwegs waren, also auf dieser Tour damals zu dem Album, Wir sind der Mann von der Mann, haben wir uns damals es gab auf jeden Fall Interesse daran, irgendwann wieder zusammen Musik zu machen als die Türen in der Formation mit den Leuten. Und dann haben wir damals gesagt, ja, das müssen wir auf jeden Fall außerhalb von Berlin machen. weil in Berlin für uns alle so wahnsinnig viel Zeit dabei drauf geht, naja, überhaupt an den Ort des Geschehens zu kommen, bis wir alle irgendwie in einem Studio oder einem Ort sind, bis man dann mal Musik macht, vergehen oft 1, 2, 3 Stunden. Und genau, und man muss sich ständig nur updaten. Wo warst du gestern? Wie geht's dir denn eigentlich? Oder halt, macht es euch was aus, wenn ich heute schon um 18 Uhr abhaue? Weil ich heute genau, und das ist dann eben, und an so einem Ort wie in Ringwalde, wo man niemanden kennt, wir zumindest nicht, da schweißt man sich dann halt so als Gemeinschaft ein und kann abends, ja, man kann bis in die Morgen schon Musik machen, geht dann, ja, fällt ins Bett und kann morgens direkt nach dem Frühstück wieder loslegen. Das heißt, es ist auf eine Art effizient, aber auf der anderen Seite auch eben ein schönes, ja, es entsteht ein Gruppengefühl. Also quasi eine Musikkommune auf Zeit, was ja, ja vielleicht auch ein bisschen schon auf jetzt die Musik dann hinweist. Ich habe es eingangs gesagt, die Türen haben auf mich immer wieder wie ein organischer Sampler gewirkt. Auf Exoterik grasen sie ja offenbar die deutsche Musik von Anfang der 70er so bis Anfang der 80er Jahre ab, vom psychedelischen Irrsinn der kosmischen Kuriere bis zum Postpunk aus Düsseldorf. Mit Regionalexpress gibt es eine wunderschöne Hommage an Kraftwerk, ohne das irgendwie auszubeuten. Das ist nochmal eine sehr schöne eigene Idee. Man hört aber auch Improv, Freak-Ausbrüche. War das eine bewusste Entscheidung? Haben Sie viel solche Musik gehört? Oder ist es tatsächlich dann, wenn man da ein paar Tage mit der Kommune sozusagen auf Zeit musiziert, hat sich das dann so ergeben? Ja, ich glaube, die Entscheidung war eher die Entscheidung für die Arbeitsweise und dass man alles zulässt, dass man gesagt hat, okay, wir müssen unbedingt dieses Genre noch auf die Platte bringen und da brauchen wir noch das. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten auch das Schöne an einer Gruppe wie die Türen. Da muss an keiner Karriere gebastelt werden. Die gibt es schon so lange. Wir treffen uns alle paar Jahre mal und können da wirklich uns treffen. Also auch auf eine musikalische Art und Weise. Und man kommt da rein, updatet sich auch musikalisch und künstlerisch, was einem gerade passiert. Dann kommen da eben so Persönlichkeiten zueinander. Und dann ist diese Platte rausgekommen. Ich glaube, wir haben lang drüber nachgedacht oder es war lange Diskussion über dieses Dreifachalbum. Muss es wirklich so lang sein? Und dann, das ist ja kein Selbstzweck oder so. Aber es war uns klar, nee, es muss, weil es muss all das unterkommen, sonst kriegt es eine Schieflage. Mhm. Sonst ist es eine Postrock-Platte, sonst ist es eine Krautrock-Platte, sonst ist es eine Free-Jazz-Platte oder sonst wie. Genau, ja. Aber um diese Erfahrung abzudecken, muss das wirklich eine Dreifachplatte sein. Und das sage ich ganz bewusst. Ja, wir haben es ja auch runtergekocht. Wir hatten ja weit über 6 Stunden und haben das dann am Ende auf 2 Stunden runtergekocht. Und da haben wir uns alle angeschaut und dann war klar, wir können also noch mehr wegzulassen, wäre einfach falsch, weil man dann wirklich, ganz viele Stücke funktionieren ja auch über gewisse Längen, die brauchen ja auch ihre Längen, um sich zu entwickeln, auch für den Hörer, um das nachzuvollziehen, was da passiert ist. Ja. Und wenn man das jetzt sozusagen noch weiter eingekocht hätte und versucht hätte, da irgendwie so klassische Rock-Pop-Formate zu bedienen, das wäre grundsätzlich falsch gewesen. Vor allem, weil ich auch glaube, dass man auch diese Zeit braucht, um in dieses Feeling, in diesen Drift reinzukommen. Genau. Oder Sog oder was, welches Bild jetzt auch immer. Auf jeden Fall, da passiert ja was. Mhm. Und das braucht auch ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit als jetzt vielleicht 2:30. Wir können das ja hier nicht mal im Ansatz abbilden, was auf dieser Platte passiert. Das Info selber sagt, sie sei großartig und größenwahnsinnig. Tatsächlich ein Dreifachalbum, Spieldauer 2 Stunden etwa. Es gibt dann Exoterik 1, 2, 3 als Stückabfolge, die sich aus einer Fläche generiert sich da was, dann kommt so ein Motorik-Beat, Schub und man ist schon hin und weg und das Ganze dauert schon 15 Minuten und dann singen Sie, Maurice, ich glaube, lass uns Rasen mähen oder irgendwie sowas. Und das ist natürlich ein unfassbarer Bruch, weil man erwartet jetzt natürlich eine irrsinnige Offenbarung nach all dem, was da vorher passiert ist und dann sowas. Ja, das ist dann eben dann doch dann tatsächlich eher der Post-Punk-Geist als wirklich die Hippie-Kommune. Mhm. Genau. Weil, aber ja, man kann lange, ich meine, meine Güte, man könnte jetzt auch eine Weile sich darüber unterhalten, ob das denn mit dem Rasenmähen, was das über Mensch, Garten und Natur aussagt. Oder über Deutschland. Oder über Deutschland. Oder über den Zaun drumherum vor allen Dingen ja auch. Ja. Und für welchen Rasen bin ich eigentlich zuständig? Genau. Genau. So halt, also wir waren da ja schon. Ich meine, solche Sachen passieren dann wahrscheinlich, dann geht man halt einmal morgens Brötchen holen und hört den Rasenmäher. Und dann spult das nachts in der Session plötzlich raus. Also das ist ja dann so das, was man so zulässt. Aber wie gesagt, man hätte diese Zeile jetzt auch natürlich rausradieren können. Aber das war dann so, ja, das ist doch lustig, dass da kommt plötzlich dann doch nochmal einmal Text, Ausflug und dann aber ausgerechnet dieser. Warum mir der dann ausgerechnet zu dem Zeitpunkt passieren musste, weiß ich ja auch nicht. Ich habe das ja auch nur zugelassen. Also Mit ihren Bands und dem Label Staatsakt wagen sie ja stets sehr viel, während drumherum viel langweiliges Safe Play herrscht. Das ist sehr verdienstvoll und schön, aber zahlt sich das langsam auch mal aus oder ist es immer noch so ein Ritt auf der Rasierklinge? Naja, es bleibt auf jeden Fall immer spannend. Naja, ich sag mal so, dadurch, dass man eben nicht in diesen Besitzstandswahrungsmodus für einer Band gekommen ist jemals, also jetzt zum Beispiel bei den Türen, wir können jetzt eben dieses Experiment wagen, ohne dass wir es mit der Angst bekommen zu tun bekommen. Ganz im Gegenteil, es bereitet uns eine diebische Freude, das zu tun. Und diese künstlerische Freiheit möchte man halt dann auskosten. Also im Sinne von, wenn man jetzt schon in Deutschland, was ist denn dann, Rock am Ring beschallt auf der Mainstage um 22 Uhr, dann möchte ich doch wenigstens auf der anderen Seite den künstlerischen Freiraum genießen, der sich dadurch für mich und meine Weggefährtinnen ergibt. Sagt Maurice Summ, Sänger der Band Die Türen. Er war zusammen mit Andreas Spechtl, dem Gitarristen, zu Gast. Und am kommenden Freitag erscheint Exoterik, dieses Dreifachalbum der Türen. Ab 1. Februar gibt es Konzerte, eine Deutschlandtournee, Hamburg, Münster, Hannover, Köln, Karlsruhe, München, Nürnberg und Dresden stehen auf dem Spielplan. Und natürlich auch am Ende dann Berlin. Hier noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Lied Information.